Kommen Sie, Frau Kolumna. Wir suchen Herrn Tierlieb und geben ihm das Geld. Aber natürlich, Herr Blümchen, sein Gesicht möchte ich sehen. Hinky, hast du gehört? In der Tonne, da ist jede Menge Kohle drin. Kohle? Aber ich hab doch eine Gasheizung. Dussel, Kohle heißt Asche. Asche? Asche heißt Geld. Kapiert? Ach so, ja dann. Genau. Unser Kuh geht also weiter? Ja, kann man wohl sagen. Noch mehr Pinke Pinke für Hinky und Pinky. Boah, was für ein Haufen Kohle. Kohle? Aber das ist doch keine Kohle. Ach, jetzt wird erst mal eingesagt. Benjamin! Da kommt wer? Schnell, verstecken! Ja. Benjamin, du wolltest mir doch die Spendengelder geben. Ach, wo steckt der nur? Aber was ist denn hier los? Benjamin! Da sind Sie ja, Herr Tierlieb. Herr Blümchen, hier stimmt doch was nicht. Oh nein, die Spendengelder sind weg. Diebe! Diebe? Wo denn? Na da, sie versuchen zu fliehen. Haltet sie! Halt, hier geblieben. Karre! Hinterher! Kinder, wenn ihr sehen könntet, was ich gerade sehe. Da ist eine wilde Verfolgungsjagd im Gange. Der dicke Graue jagt mit Carla Kolumna diese Ganoven. Der Hinky-Vogel läuft nach links und der Pinky-Gorilla nach rechts. Ah! Herr Blümchen, Sie gehen da lang. Ich schneide den Ganoven den Weg ab. Ja, schnell. Hab ich dich endlich. Oh, bleib stehen. Carla Kolumna hat Hinky seinen Beutesack abgejagt. Aber die beiden Diebe sind schon wieder weggelaufen. Auf der Flucht. Ah! Was war denn das? Hilfe, Hinky! Ich kann doch nicht schwimmen! Ich helfe dir, Pinky! Oh Mist! Jetzt sind die beiden Ganoven in den Fluss gefallen. Oh, da kommt ja Otto. Er hebt den Sack mit der Beute auf, den dieser Pinky auf der Flucht verloren hat. Nun geht er zu Carla Kolumna und Benjamin. Ah! So ein Ärger. Die Ganoven haben wir zwar nicht gefangen, aber wir haben einen Teil der Beute sichergestellt. Richtig, Herr Blümchen. Wenigstens die Spendengelder sind wieder in unseren Händen. Aber was für eine Aufregung. Frau Kolumna, Benjamin! Hallo Otto, da bist du ja endlich. Ja, Benjamin. Schaut mal, was ich gefunden habe. Prima, Ottolein. Jetzt ist das gesamte Diebesgut wieder in unseren Händen. Toll, Otto. Ich habe auch eben noch Herrn Tierlieb getroffen. Er bringt das Panda-Baby wieder zurück zu seiner Mami. Die ist nämlich wieder gesund. Sensationell. Ja, das ist aber schön, Otto.